Eine Protestgruppe der koreanischen Jugendlichen in Japan führte am 24. August vor den Botschaften der USA und Südkoreas in Tokio eine Protestaktion gegen die amerikanisch-südkoreanische gemeinsame Militärübung Ulls Freedom Guardian durch, die einen präventiven Atomangriff gegen die TVIAK zum Ziel hat. Die gepanzerten Wagen der Einsatzpolizei und die bewaffneten Gesetzeshüter Japans standen ihnen im Wege, aber die jungen Koreaner gaben ihre Forderung nicht auf.